Begründung, es sei nicht zulässig, dass eine private Zeitung dieses Symbol benutze. Tatsächlich aber gilt die Gazette als Tageszeitung der Solidarität. Die Redaktionsmitglieder fühlen sich den allgemeinen Zielen dieser Reformbewegung verpflichtet und Wałęsa selbst hatte ja bei der Gründung dieser Zeitung vor einem Jahr eine entscheidende Rolle gespielt. Allerdings wird das Blatt von einer Verlagsgesellschaft herausgegeben, die juristisch gesehen von der Solidarität und deren Vorstand unabhängig ist. Zu den Gesellschaftern gehören unter anderem der Regisseur Andrzej Wajda und der jetzige Bauminister Aleksander Paschinski. Bereits am vergangenen Freitag hatte Wałęsa eine ähnliche Aktion gestartet. In einem Telegramm an den Sekretär des Bürgerkomitees der Solidarität, Henryk Wujec, teilte er diesem mit, dass er ab sofort von dieser Funktion entbunden sei. Das Bürgerkomitee ist ein Zusammenschluss von Intellektuellen, die den Wahlkampf der Solidarität vor den Parlaments- und den Kommunalwahlen organisiert hatten. Wałęsa begründete seine Mitteilung mit dem Hinweis, dass das Bürgerkomitee nicht mehr seinen politischen Vorstellungen entspreche. Als Wujec in einem Telegramm antwortete, er sei immerhin gewählt und nur das gesamte Bürgerkomitee könne ihn absetzen, schickte Wałęsa ein weiteres Telegramm, das nur aus einem Satz bestand. Abgeordneter Wujec, betrachten Sie sich als entlassen. In einem Kommentar der Gazeta Wyborcza hieß es dazu, und auch das dürfte Wałęsa geärgert haben, ich zitiere, einer der Gründe für die Absetzung von Wujec ist wohl darin zu suchen, dass Wałęsa einen politischen Krieg angekündigt hat. Vor einem Krieg werden die Reihen ausgerichtet. Das heißt, man will auf wichtigen Posten in wichtigen Institutionen Leute haben, die sich an einem solchen Krieg beteiligen. Anscheinend wird Wujec nicht für eine solche Person gehalten. Er gilt nicht als Anhänger einer Präsidentschaftskandidatur von Wałęsa. Die Art und Weise, wie Wujec abgesetzt wurde, entspricht den Methoden einer absolutistischen Monarchie. Ende des Zitats. Michnik und Wujec gehörten schon in den 70er Jahren zu den Exponenten der damaligen Opposition. So waren beide Mitglieder des 1976 gegründeten Komitees zur Verteidigung der Arbeiter. Ab 1980 haben dann beide immer wieder eine führende Rolle in der Solidarität gespielt. Diverse Haftstrafen waren die Folge. Nach den Verhandlungen am Runden Tisch entwickelte Michnik als erster jenes politische Konzept, das sich dann auch durchsetzte. Mit General Jaruzelski wurde ein Mann des alten Systems zum Präsidenten gewählt. Gleichzeitig übernahm die Solidarität die Führung der neuen Regierung mit Premier Tadeusz Mazowiecki an der Spitze. Wałęsas Aktionen sind immer wieder Gegenstand der Kritik in Polen. So veröffentlichte eine Gruppe von Intellektuellen, darunter auch Michnik und Wujec, Anfang Mai einen Aufruf, in dem betont wurde, dass bei vielen Menschen in Polen Misstrauen in Bezug auf die neuen politischen Institutionen und auf demokratische Umgangsformen zu beobachten sei. Daraus resultiere die Versuchung, nach repressiver Politik nach einem starken Mann zu rufen. Lech Wałęsa wurde in dem Aufruf nicht erwähnt. Aber die dort formulierte Kritik betrifft gerade auch die Art und Weise, wie Wałęsa Politik betreibt. Er ist jemand, der selbstherrlich getroffene Entscheidungen liebt, der populistische Mobilisierung als politisches Instrument beherrscht und der vor kurzem sagte, nun sei eine Zeit der Dekrete angebrochen. Ein Parlament hat Ungarn schon lange gehabt. Es ist ein neo-neugotischer Prachtbau am Ufer der Donau und dem britischen Vorbild in London nachempfunden. Und von der gegenüberliegenden Fischerbastei aus könnte man die beiden fast verwechseln. Aber innen drin geht es erst seit kurzer Zeit echt demokratisch zu. Seit den letzten Wahlen sind 6 Parteien zugelassen. Die Zeit der Vormachtstellung kommunistischer Einheitsparteien ist vorbei. Dieser Tatsache tragen auch Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth sowie ihre Begleitung Rechnung, die heute in Budapest mit ihrem ungarischen Amtskollegen sowie weiteren Politikern von Rang zusammengetroffen sind. Mit guten Nachrichten war der amerikanische Außenminister Baker nach Turnberry in Schottland zur NATO-Ratstagung gekommen. In Gesprächen mit seinem sowjetischen Kollegen Shevardnadze in Kopenhagen bei der KSZE habe er Bewegung hinsichtlich der äußeren Aspekte der deutschen Frage festgestellt, womit vor allem die Bündniszugehörigkeit gemeint ist. Ein guter Auftakt also für die Außenminister des westlichen Bündnisses, die aber auch über Fragen der künftigen Strategie und die Rolle der NATO überhaupt reden. Zu den Beratungen des ersten Tages aus Turnberry, Burkhard Birke. Stürmisch und frostig war das Klima heute nur außerhalb des Konferenzgebäudes. Am runden Gesprächstisch im berühmten Turnberry Golf Hotel an der schottischen Küste indes ging es äußerst harmonisch zu. Ob die westliche Allianz jedoch tatsächlich allen Stürmen widersteht, wie Bundesaußenminister Genscher wohl eher mit Blick auf das Wetter am Rande der Konferenz bemerkte, muss sich zeigen. Die Außenminister der NATO sind jedenfalls bereit, sich den Herausforderungen zu stellen. Ziel dieser Tagung ist es in erster Linie, die Rolle des Bündnisses neu zu definieren und ein klares Signal an die Sowjetunion und den Warschauer Pakt insgesamt vorzubereiten. Die NATO sollte sich selbst mehr als politisches Diskussionsforum verstehen und weitreichende Abrüstungsmaßnahmen vorantreiben, so die einhellige Meinung der 16 Bündnismitglieder. Eingebettet in einem Netz europäischer Sicherheit will die NATO treibende Kraft bleiben, als Sicherheitsgarant aus der Tradition einer, wie NATO-Generalsekretär Manfred Werner betonte, stets rein auf Verteidigung und nicht auf Aggression ausgerichteten militärischen Allianz. Entscheidend ist für den Selbstfindungsprozess der NATO, dass der KSZE-Prozess institutionalisiert wird, wobei unklar ist, inwieweit KSZE ergänzend oder ersetzend wirken soll. Unter dem Dach dieser 35-Nationen-Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa als Diskussionsforum kann jedenfalls, wie auch die britische Premierministerin Margaret Thatcher während einer Stippvisite auf ihrem Weg nach Moskau hervorhob, den Sicherheitsinteressen der Sowjetunion durchaus Rechnung getragen werden. Die Botschaft, die Frau Thatcher aus Turnberry nach Moskau mitnimmt, lautet: Die NATO ist zu weiteren vertrauensbildenden und Abrüstungsmaßnahmen bereit. Im Vordergrund steht dabei zunächst die konventionelle Abrüstung. Die NATO drängt nicht nur auf einen schnellen Abschluss der momentan in Wien laufenden Verhandlungen, sondern im Gespräch ist bereits unter dem Stichwort Wien 1a der nahtlose Übergang zu Verhandlungen über die Begrenzung nationaler Truppenstärken. Mit der Unterzeichnung von Wien I, also dem ersten Abkommen zur Begrenzung der konventionellen Rüstung in Europa, kann aus Sicht der NATO auch über Abbau und Beseitigung nuklearer Kurzstreckenwaffen gesprochen werden. An der Frage nach der geeigneten Mischung aus konventionellen und Nuklearwaffen scheiden sich innerhalb des Bündnisses freilich noch die Geister. Margaret Thatcher sprach sich in Turnberry vor den Außenministern mit Nachdruck für ein starkes Gewicht atomarer Abschreckung in der künftigen Bündnisstrategie aus. Trotz gewisser Meinungsverschiedenheiten zeichnet sich in Turnberry jedoch ein Drei-Säulen-Konzept ab, auf dem auch das Fundament für einen Kompromiss mit den Sowjets in der deutschen Frage ruhen könnte. Verstärkung des politischen Charakters der westlichen Allianz, umfassende Abrüstung in der Absicht, in Wien bald auch schon eine gesamtdeutsche Truppenstärke etwa zu definieren und die Institutionalisierung des KSZE-Prozesses sind die drei Punkte, die Außenminister Genscher noch durch eine Garantie der Polengrenze durch die beiden deutschen Parlamente ergänzen will. Für den 21. Juni kündigte Genscher eine gleichlautende Erklärung der beiden deutschen Parlamente an. Dem deutschen Außenminister liegt eine schnelle Klärung der noch offenen Fragen der deutschen Einigung sehr am Herzen. In Turnberry brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Weichen bereits auf dem KSZE-Gipfel im Herbst womöglich schon im November gestellt werden könnten. Gesamtdeutsche Wahlen könnten und sollten dann laut Genscher bis spätestens zum 13. Januar abgehalten werden. Wir haben jetzt Verbindung zu unserem Korrespondenten Hans-Jürgen Fink in Ost-Berlin. Herr Fink, über die Festnahme von Susanne Albrecht konnte man ja am Nachmittag von einer Pressekonferenz Innenminister Diestels Einzelheiten erwarten. Was weiß man über die Festnahme und die Vorgeschichte? Gestern Nachmittag gegen 15 Uhr wurde Susanne Albrecht in ihrem Wohnhaus im Ostberliner Stadtbezirk Marzahn von DDR-Kriminalpolizisten verhaftet. Sie war nicht bewaffnet und leistete keinen Widerstand. DDR-Innenminister Diestel zeigte sich auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz froh und entlastet, wie er sagte, über diesen Fahndungserfolg, der nach seiner Ansicht möglich geworden ist durch eine neue Qualität der deutsch-deutschen Zusammenarbeit. Dies ist ein international beachtlicher Fahndungserfolg, der durch das enge Zusammenwirken zwischen dem Bundesministerium des Innern, dem Ministerium des Innern der DDR sowie dem Generalbundesanwalt der Bundesrepublik Deutschland und dem Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik erreicht wurde. Der Generalbundesanwalt hatte den Generalstaatsanwalt der DDR brieflich am 15. Mai ein Ersuchen auf Auslieferung von Frau Susanne Albrecht übermittelt, die wegen Mordes und anderer Verbrechen gesucht wird. Daraufhin wurden unverzüglich durch das Zentrale Kriminalamt der DDR Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die letztlich durch die professionelle Arbeit der dafür zuständigen Spezialisten zur Festnahme der Susanne Albrecht führten. Seit 1980, so stellte sich heraus, lebt Susanne Albrecht in Ost-Berlin. Sie war damals über die CSSR eingereist mit einem bundesdeutschen Pass, der auf den Namen Ingrid Jäger ausgestellt war. Wo, mochte jetzt niemand sagen. Unter diesem Namen ist sie DDR-Bürgerin geworden. Und dies, so Innenminister Diestel, sicher nicht ohne Wissen einer speziellen Behörde, wie er sich ausdrückte, die bis zur Wende eine unrühmliche Rolle gespielt hat in der DDR. Mit anderen Worten, der Staatssicherheit. Von einer direkten Zusammenarbeit zwischen Stasi und bundesdeutscher Terroristenszene mochte Diestel gleichwohl nicht sprechen. Susanne Albrecht bzw. Ingrid Jäger heiratete hier in Ost-Berlin einen DDR-Bürger, sie hat ein Kind und arbeitete als Chemielaborantin. Den ersten Hinweis, dass Susanne Albrecht in Ost-Berlin untergetaucht sein könnte, kam vom Bundeskriminalamt. Ohne Hinweis allerdings darauf, unter welchem Namen die Gesuchte in der DDR lebt. Diese professionelle Arbeit, von der Innenminister Diestel sprach, haben die Spezialisten vom DDR-Kriminal alleine geleistet. Und mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit. 2 Jahre lang nämlich hielt sich Frau Albrecht zuvor im Ausland auf. In West oder Ost wurde nicht mitgeteilt. Erst am vergangenen Sonntag kehrte sie nach Ost-Berlin zurück. 3 Tage später bereits wurde sie festgenommen. Hier dürfte es, darin sind sich die Beobachter einig, einen Tipp aus sicherer Quelle gegeben haben. Susanne Albrecht hat ihre wahre Identität eingestanden. Das weitere juristische Verfahren geht nach Worten von DDR-Generalstaatsanwalt Hans-Jürgen Josef jetzt den folgenden Gang. Heute hat die Berliner Staatsanwaltschaft einen Haftantrag gestellt beim Stadtbezirksgericht Berlin-Mitte. Über diesen Haftantrag ist zu entscheiden auf der Grundlage des Paragraphen 122a Strafprozessordnung der DDR. Zurzeit wird die Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl in Rechtskraft erwachsen ist, werde ich über das Ersuchen des Generalbundesanwaltes entscheiden. Wie Staatsanwalt Josef dann entscheidet, daran dürfte kein Zweifel bestehen. Legt die Beschuldigte Beschwerde ein, kann es 7 bis 8 Tage dauern, bis Susanne Albrecht, eine manipulierte DDR-Bürgerin, wie es hieß, in die Bundesrepublik ausgeliefert wird. Bei der jetzt stattfindenden Befragung sind bundesdeutsche Kriminalbeamte dabei. Sie hoffen gemeinsam mit dem in jüngster Zeit politisch arg gebeutelten Innenminister Diestel auf weitere Fahndungserfolge. Zurück nach Köln. Ja, danke schön, Hans-Jürgen Fink. Meine Damen und Herren, zurück zur Ost-West-Politik und der deutschen Frage. Wenn schon die NATO, wie eben in dem Beitrag von Burkhard Birke gehört, die NATO von morgen nicht mehr so sein wird wie in den zurückliegenden Jahren oder gar Jahrzehnten, dann gilt dies angesichts der politischen Veränderungen umso mehr für das östliche Bündnissystem, den Warschauer Pakt. Als Militärbündnis praktisch schon ohne Bedeutung, sagen westliche Experten. Was an die Stelle des bisherigen Warschauer Vertrages treten soll, darüber wurde heute auf dem Gipfel der Paktländer in Moskau beraten. Von dort Hermann Krause. Wie wird der Warschauer Pakt auf die Veränderungen in Europa und im Bündnis selbst reagieren? Diese Frage stand heute in Moskau im Mittelpunkt des Treffens der Staats- und Regierungschefs sowie der Außen- und Verteidigungsminister der Paktstaaten. Im Vorfeld dieses Gipfels hatten bereits zahlreiche Spitzenpolitiker auf eine Änderung des östlichen Verteidigungsbündnisses gedrängt. Aus Prag verlautete, Staatspräsident Havel komme mit 9 Ideen nach Moskau, deren letztendliches Ziel die Auflösung der beiden Blocksysteme, also Warschauer Pakt und NATO, sei. Auch der polnische Ministerpräsident hatte ähnliche Überlegungen angestellt. Von DDR-Außenminister Meckel war zu hören, er halte die Installierung eines neuen Sicherheitssystems in Europa, bestehend aus der DDR, Polen und der CSFR, für nützlich. Dieser Vorschlag zur Schaffung einer Zone im Pakt ist, so verlautete am Rande der Tagung aus Teilnehmerkreisen, auch eingebracht worden. Während Ungarn seine Politik eher auf ein Verlassen des Verteidigungsbündnisses bis 1991 ausgerichtet hat, erklärte der tschechische Außenminister Dienstbier, sein Land werde im Pakt bleiben. Unter neu geschaffenen Bedingungen könne das Bündnis zu einem Instrument werden, mit dem die Sowjetunion im europäischen Prozess gehalten werde. Mit einer Isolierung der UdSSR hingegen sei niemandem gedient. Hingegen meinte der ungarische Ministerpräsident Antal, die Konstruktion des Paktes sei überholt, ein neues Sicherheitskonzept für Europa müsse geschaffen werden. Dass dies auch die langfristige sowjetische Verhandlungslinie ist, macht in einer Sitzungspause Außenminister Schewardnadze klar, indem er die Errichtung eines ständigen Sekretariats der Außenminister in Europa befürwortete, um so ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem zu schaffen. Wie bei all den Tagungen in Ost und West stand natürlich auch die deutsche Frage im Mittelpunkt. Laut TASS mache die Vereinigung das Problem der Aufrechterhaltung des bestehenden strategischen Gleichgewichtes notwendig. Wie immer das interpretiert werden muss, noch anlässlich des 35-jährigen Geburtstages des Paktes vor einigen Wochen hatte Verteidigungsminister Jasow seine Effizienz und Notwendigkeit gelobt. Aber der sowjetischen Seite muss es angesichts der immer stärker werdenden zentrifugalen Kräfte darum gehen, die Auflösungserscheinungen im Bündnis sinnvoll zu lenken. Dass sich die Geister heute an dem Problem des Militärstatus eines vereinten Deutschlands scheiden, ist nicht anzunehmen. In seiner Rede, in der er über den Gipfel in Washington berichtete, hatte Staatspräsident Gorbatschow über verschiedene Varianten der NATO-Mitgliedschaft referiert. Von Beobachtern wurde daraus gedeutet, dass man einerseits in Bezug auf den militärpolitischen Status eines vereinten Deutschlands um einen Kompromiss bemüht ist, andererseits wohl auch verschiedene Formen der Mitgliedschaft im Pakt für möglich hält. Näheres soll heute Abend noch auf einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die noch vom westöstlichen Feindbilddenken geprägten Exportverbote und Restriktionen, die sogenannte COCOM-Liste, wird schon seit einiger Zeit überarbeitet. Sie soll zwar nicht ganz aufgehoben, aber doch weitgehend gelockert werden. Auf einer Sitzung des zuständigen Koordinierungsausschusses in Paris wurde jetzt letzte Hand an diese Liste gelegt. Es wurde zusammengestrichen. Was künftig an sogenannter Hightech in den Osten verkauft werden darf und was nicht, nun von Hans-Jörg Krieger. Es hat lange gedauert, aber nun ist es geschehen. Das schwerfällige westliche Exportkontrollsystem mit dem Namen COCOM hat sich bewegt und Anschluss gesucht an die Reformentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. Die Liste mit den Gütern und Technologien, die bislang nicht in Richtung Osten exportiert werden durften, wurde deutlich gekürzt. Von 130 Positionen entfielen 30 ganz und einige weitere wurden im Inhalt reduziert. Praktisch bedeutet dies, dass der Zugang zu westlichen Werkzeugmaschinen, Computern und Telekommunikationssystemen erleichtert wurde. Es heißt allerdings nicht, dass nunmehr in diesen drei Bereichen jedes Spitzenprodukt frei verfügbar wäre. Was nach wie vor tabu ist, lässt sich zum Beispiel in Sachen Telekommunikation an einer Entscheidung der USA und Großbritanniens ablesen, die der COCOM-Sitzung in Paris unmittelbar vorausgegangen war. Einem amerikanischen Unternehmen wurde von Washington und einem britischen Unternehmen von London untersagt, in der Sowjetunion eine Glasfaserübertragungsleitung zu bauen, die von Japan bis nach Westeuropa reichen sollte. Hinter dem Veto steckt die Befürchtung, dass den Sowjets durch die Belieferung mit der Glasfasertechnik neue Möglichkeiten in der Rüstung eröffnet werden könnten. Nach Informationen aus amerikanischer Quelle spielte aber noch eine andere Überlegung eine Rolle, dass nämlich Glasfaser und Digitaltechnik das Abhören ungemein erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen. Und auf dieses Mittel der Aufklärung wollen Amerikaner und Briten in der Sowjetunion und den Staaten Mittel- und Osteuropas vorerst nicht verzichten. Der Liberalisierung des Technologiehandels bleiben also auch weiterhin Grenzen gesetzt. Die Hürden sind nur niedriger geworden, sodass demnächst Werkzeugmaschinen mit höherer Präzision als bisher, bestimmte Telefonsysteme und Funktelefone sowie Computer von mittlerer Leistungsfähigkeit, wie sie etwa von Banken gebraucht werden, für die Ausfuhr freigegeben werden. Von der Verkürzung der COCOM-Liste, die noch vor nicht langer Zeit von dem sowjetischen Außenminister Schewardnadze verflucht worden war, profitieren alle bisherigen Zielländer des Exportkontrollsystems, also auch die Sowjetunion, die sich nun auf der gleichen Ebene befindet wie China, das sich bislang einer Vorzugsbehandlung erfreute. Diplomaten rechnen denn auch damit, dass die USA in Kürze einen Vorstoß unternehmen werden mit dem Ziel, durch weitere Vergünstigungen für China wieder einen gewissen Abstand zur Sowjetunion herzustellen. Beschlossene Sache ist bereits eine Differenzierung zwischen der Sowjetunion einerseits und den Reformländern Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei auf der anderen Seite. Bei dieser im Grunde politischen Entscheidung haben sich die USA gegenüber anderen COCOM-Ländern durchgesetzt, die keinen Sinn darin sehen, überhaupt noch solche Unterschiede zu machen. Doch die Amerikaner sehen in der Sowjetunion in erster Linie die Militärmacht und orientieren sich an ihrer Bedrohungskapazität. Im Falle der DDR hat man sich dahingegen so verhalten, als sei die Vereinigung mit der Bundesrepublik schon so gut wie vollzogen. Die meisten Beschränkungen wurden aufgehoben, geblieben ist nur eine kleine Liste mit militärisch relevanter Technologie, die auch weiterhin nicht in die DDR exportiert werden darf. Und auch diese Liste wird zum Zeitpunkt der staatlichen Vereinigung entfallen. Dann indessen wird COCOM mit einem ernsten Problem konfrontiert sein, das einer politischen Lösung bedarf. Es sind die Lieferverpflichtungen der DDR gegenüber der Sowjetunion, die sich auf Güter erstrecken, die nach dem Willen des Westens der östlichen Supermacht gerade vorenthalten werden sollen. Die Diskussion über den Staatsvertrag mit der DDR zwischen SPD und Regierungslager in Bonn scheint phasenweise einem Dialog zwischen Schwerhörigen anzunehmen. Da beharrt die eine Seite auf Nachbesserungen, die nach Darstellung der anderen längst erledigt oder zumindest auf dem Weg sind. Und mehr sei nun wirklich nicht drin. Aber man ist auf den verschiedenen Ebenen weiter im Gespräch, heute auf Bund-Länder-Ebene. Kanzleramtschef Seiters traf sich mit den Leitern der Staatskanzleien der Länder. Diese hatten in der Vergangenheit ja mehrfach mangelnde Unterrichtung durch die Bundesregierung beklagt. Zum heutigen Treffen Alfred Schröder. Es bleibt beim Vereinigungsfahrplan der Bundesregierung und es wird keine Änderungen am Staatsvertrag mehr geben, sagte Kanzleramtsminister Rudolf Seiters vor der Bonner Presse nach den heutigen Gesprächen mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Bundesländer. Für die SPD-Länder ist der Staatsvertrag in seiner gegenwärtigen Form nicht zustimmungsfähig. Er bedarf noch einiger Nachbesserungen. Dazu Seiters, Die von der SPD ins Feld geführten wichtigsten Forderungen, Strukturanpassungshilfen für Unternehmen der DDR, Umweltunion, Maßnahmen gegen unrechtmäßig erworbenes Vermögen der DDR-Parteien, sind im Grunde, weil von uns unabhängig von den Forderungen der SPD längst auf den Weg gebracht und mit der DDR vereinbart, erfüllt. Daher habe die SPD keinerlei Grund, den deutsch-deutschen Staatsvertrag abzulehnen. Nachbesserungen werde es nicht geben, sondern ein Ausfüllen der mit der DDR vereinbarten Regelungen. Auf einer weiteren Pressekonferenz der Beauftragten der Länderrunde, Staatssekretär Wolfgang Clement, SPD von Nordrhein-Westfalen, und seinem baden-württembergischen Kollegen Lorenz Menz von der CDU, lehnte Clement eine SPD-Länderzustimmung ab. Jedenfalls, wenn ich diese Formulierung benutzen darf, im Lichte der derzeitigen Situation und der derzeitigen Äußerungen der Bundesregierung. Was die Frage des Strukturwandels angeht, hat die Bundesregierung die von ihr vorgesehenen Maßnahmen noch einmal erläutert. Aus nordrhein-westfälischer Sicht muss ich sagen, dass wir eine Nachverhandlungsklausel, also eine Revisionsklausel, für erforderlich halten, die die Unkalkulierbarkeit des Prozesses in der DDR, der mit dem Eintritt in die Währungsunion beginnt, dieser Unkalkulierbarkeit Rechnung trägt. Dies, so Clement, würde die Bundesregierung in die Lage versetzen, bei einer schlechteren Entwicklung als erwartet, in der DDR rasch die notwendigen finanziellen Konsequenzen und der Beteiligung der Länder zu ziehen. Der Stuttgarter Staatskanzleichef Menz unterstrich, dass nach Auffassung der unionsgeführten Länder Nachverhandlungen zum Staatsvertrag nicht notwendig seien. Die noch offenen Sachprobleme könnten bei der Umsetzung des Abkommens gelöst werden. Er äußerte sich optimistisch, dass es einen Grundkonsens zwischen Bund und Ländern geben werde. Menz sagte vor der Presse, es gebe jetzt schon Einigkeit darüber, so viel westliches Know-how in die DDR zu transferieren wie möglich. Dazu Menz. Was notwendig ist, ist dort schnell und wirksam Hilfen zu geben beim Aufbau von leistungsfähigen Verwaltungsstrukturen. Es ist eine Erfahrung, die jeder von uns macht, dass wir dort schnell kompetente Gesprächspartner brauchen. Aus eigener Kraft wird es die DDR nicht schaffen. Wenn ich es richtig sehe, gibt es in den Bundesländern doch ganz eindrucksvolle Ansätze, hier einen solchen Transfer von Personalkapazitäten vorzunehmen, um an wichtigen Stellen drüben in der DDR beim Aufbau der Verwaltung helfen zu können. Und dazu, so der Staatskanzleichef aus Baden-Württemberg, seien alle Bundesländer bereit. Schon als man im Zusammenhang mit den Ländern Osteuropas noch das Attribut sozialistisch verwendete, nahm Ungarn in mancherlei Hinsicht eine Sonder- oder Vorreiterrolle ein. Mit der Ernennung eines Botschafters für Bonn und Ost-Berlin ist man derzeit wieder einmal ein Stück voraus, wobei man durch das Revirement gleichzeitig mit der eigenen politischen Vergangenheit aufräumt. Aus Budapest, Gabor Kiseli. Die Entscheidung von zweifelsohne historischer Bedeutung kündigte heute Ministerpräsident Josef Antal in Moskau beim Treffen der Warschau-Paktstaaten an. Es geht nämlich darum, dass Ungarn mit der Ernennung seines Bonner Botschafters zum Botschafter in Ost-Berlin als erstes Land auf der Welt die Vereinigung Deutschlands de jure anerkannt hat. Der amtierende Staatspräsident Arpad Gönc hat bereits die Ernennungsurkunde des Diplomaten István Horváth unterzeichnet. Damit beabsichtigt die Budapester Regierung, mit den Worten Tade Alföldis, des Abteilungsleiters im Außenministerium, aufgrund der Realitäten des deutschen Wiedervereinigungsprozesses die Arbeit der beiden Missionen in Deutschland in Einklang zu bringen. Dem stünden, und dies wird in Budapest nachdrücklich hervorgehoben, keine politischen Hindernisse im Wege. Außerdem sei die schnelle Handlungsweise der ungarischen Diplomatie in letzter Zeit ohnehin nicht fremd. Deshalb haben die Ungarn auch keinerlei Bedenken, was die Reaktionen anderer Länder angeht. Im Gegenteil. Im Außenministerium an der Donau ist man sogar sicher, dass dem ungarischen Beispiel in kurzer Zeit viele folgen würden. Die Freude über den Vorsprung will man in Budapest allerdings nicht unbedingt verheimlichen. In der Tat, mit diesem bis zuletzt streng geheim gehaltenen Schritt soll den Mitgliedstaaten des Warschau-Paktes die entsprechende Anregung gegeben werden. Der administrative Aspekt ist dabei auf jeden Fall recht gering. Der bisherige Botschafter in Ostberlin, der ehemalige Leiter der berüchtigten ZK-Abteilung für Agitation und Propaganda, der fest entschlossen war, bis zuletzt auf seinem Posten auszuharren, hat man nun zu den Requisiten der Vergangenheit gelegt. Was vom Bonner Botschafter, das heißt vom Missionschef für Gesamtdeutschland gelernt werden muss, ist das Pendeln zwischen den zwei Filialen. Die Frage ist,